Warum also hakt es bei der Windkraft an Land? Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon, man kann sich nicht einfach so ein Windrad genehmigen lassen, aufstellen und damit Strom produzieren. Wer Förderung für mit Windrädern produzierten Strom erhalten möchte, muss ein bürokratisches Monster zähmen, nämlich eine Auktion. Um Ökostrom gefördert zu bekommen und einspeisen zu dürfen, müssen AnlagenbetreiberInnen, von Ausnahmen abgesehen, mitbieten, wenn der Bund in Person der Bundesnetzagentur Genehmigungen zur Produktion und Einspeisung von Strom aus Windkraft versteigert. Bei kaum einer Auktion im Jahr 2022 ist der Staat seine ganzen Gigawatt losgeworden. Es haben einfach nicht genug Firmen geboten. Deshalb hat die Bundesnetzagentur die Fördersumme und damit mittelbar den Preis für Ökostrom für 2023 massiv angehoben, was hoffentlich helfen wird. Bis zur Jahresmitte tat es das leider noch nicht. Robert Habeck empfiehlt im Interview mit uns, Firmen sollten sich Windräder ohne Subventionen aufstellen, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Dann müssten sie bei keiner Auktion mitbieten. Das ist richtig. Was aber jedes Windrad braucht, ist eine Genehmigung. Und diese Bremse des Windausbaus ist deutlich schwieriger zu lösen. Drei der Windräder, die die Ökoenergiefirma Naturstrom 2021 in Betrieb nahm, steckten volle 10 Jahre lang in Genehmigungsverfahren fest, bis sie endlich errichtet werden konnten. Und das sind keine Einzelfälle. Im Schnitt dauert es 7 Jahre, bis ein Windrad steht und Strom liefert. Wieso bauen wir in Deutschland so wenig Windkraftanlagen und warum dauert das alles so lange? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, sind wir durchs Land gereist und haben uns die Sache vor Ort angesehen. Wir haben einen Windpark besucht, sind in ein Windrad geklettert und haben mit AkteurInnen gesprochen. Dabei haben wir die wesentlichen Antworten gefunden. Die Bottomline. Der Gesetzgeber und die Verwaltung haben es viel zu kompliziert gemacht, ein Windrad zu bauen. Oder ausführlicher: Der Ausbau der Windkraft in Deutschland geht nicht schnell genug voran, weil die Anforderungen zu hoch und die Genehmigungsverfahren zu komplex sind. Wer ein Windrad aufstellen will, braucht eine Fläche, politischen Willen auf allen Ebenen und einen dicken Stapel Genehmigungen. Weil nicht alle Beteiligten im gleichen Maß daran interessiert sind, dass in Deutschland mehr Windenergie produziert wird, scheitern viele Anträge an formalen Vorgaben, laufen ins Leere oder werden vor Gericht gezogen, wo sie ewig liegen. Das klingt erstmal ziemlich bitter, aber die meisten Probleme sind hausgemacht, sie ließen sich gut lösen und die Ampel hat wichtige Weichen neu gestellt. Wir klappern hier die Hürden der Reihe nach ab und schlagen Lösungen vor, wie sich der Ausbau der Windenergie in Deutschland wieder zu einem Erfolgsmodell entwickeln kann. Fehlende Flächen für die Windkraft. Die Windkraftanlage, deren Rotorblätter rauschend aus den Wolken auftauchen und wieder im Grau verschwinden, steht nahe dem kleinen Weiler Gössersdorf in Franken. Das Windrad gehört zum Windpark Rugendorf, ungefähr 65 Kilometer nordöstlich von Bamberg. Über einen verschneiten Feldweg rumpeln wir einen Hügel hinauf, auf dem 4 Windräder stehen. Der Windpark Rugendorf gehört der Firma Naturstrom. Deren Chef Thomas Banning sowie die Juristin des Unternehmens Sandra Dechand begleiten uns. Naturstromchef Banning hat im Vorfeld abgeklärt, ob wir die Anlage trotz Wind und Frost betreten dürfen. Denn wenn vereiste Rotorblätter Fahrt aufnehmen, können die Eisblöcke weit fliegen. Eiswurf ist eine der realen Gefahren für Menschen und Tiere in der Umgebung einer Windkraftanlage. Doch das Windrad WK1 dreht sich schon seit Tagen. Das Eis müsste längst abgefallen sein. Der untere Teil des Turms besteht aus Beton. Weiter oben ist er aus Stahl. Das Windrad muss schwingen. Beton wäre zu steif. Wind und Vibrationen würden die Anlage zerstören. Das Fundament reicht nur 2 bis 3 Meter tief in die Erde. Scheint wenig, reicht aber. In 140 Meter Höhe sitzt die Gondel mit der Turbine. Daran rotieren die 60 Meter langen Rotorblätter. Das ganze Teil ist also in der Spitze 200 Meter hoch. Wer als Betreiber von Windkraftanlagen ein neues Windrad aufstellen will, muss zuallererst eine geeignete Fläche finden und sich dann mit den Eigentümern einig werden.